Karl der Große marschierte an den Ufern der Saale und der Elbe entlang und nahm Massen von Sachsen als Geiseln, sie weit ab von ihrer Heimat verbannend. Der Krieg dauerte bis 804 und ein Drittel der Bewohner einiger Kantone wurde in andere Gegenden verpflanzt. Ich kann nicht begreifen, wieso die Deutschen Karl den Großen mit Bewunderung verehren, einen Monarchen, der von der in Rom errichteten semitischen Macht eingesetzt worden war, um das Volk und den hyperboreischen Kult zu morden, nachdem beide, er und Rom, die merowingische Monarchie von Meru, Weg, der sie ewige Achtung und Treue geschworen, verraten hatten. Die Mutter Karls des Großen war eine Merowingerin und hieß Bertha, genau wie sein Vater, der sein eigenes Verrätergewissen beruhigen wollte und das gegnerische Gefühl seiner Untergebenen zu besänftigen suchte, die in ihm nicht den himmlischen Ursprung anerkannte, hat Karl der Große auch eine Merowingerin geehelicht. Doch die Verbrechen an seiner Rasse sind ebenso groß wie die des Bischofs Bonifatius, dessen wahrer Name Winfried war. Letzterer war es, der den Wald der heiligen Steineichen bei Fritzlar zerstörte und auch mit Gewalt die Insel Helgoland bekehrte. Die Sachsen waren schon sehr involutionierte Nachfahren der himmlischen Hyperboreer. Ihre Sagen und Legenden erinnern an jene goldenen Zeiten. Während ihres Abstieges aus den polaren Regionen trafen ihre Vorfahren auf das gewaltige Reich der Externsteine. Nur eine Rasse von Riesen konnte dies in jener Ebene und inmitten des heiligen Waldes aufgestellt haben. Die Hyperboreer selbst haben es dort errichtet, als unvergängliches Denkmal einer außermenschlichen Religiosität, im Gegensatz zu derjenigen der Völker, die der Evolution des Tiermenschen angehören, die bloßen Irdischen, die ihre Toten beerdigen, damit die Erde des Kali-Yuga ihre Körper als Dünger in der Umwandlungsalchemie und mütterlichen landwirtschaftlichen Metamorphosen gebrauche, die vom Mond verschlungenen, die Mondmenschen, die Roboter. Die Indo-Arier, von den Hyperboreern abstammende Arier, führten ihren Ursprung auf ein Jenseits der Sterne zurück. Sie behaupteten, dass ihre Vorfahren den Himmel mit 5 Pfeilern gestützt haben, die Säule, auf die wir uns bezogen, eine Kraft, eine unsichtbare Macht, der Vril, zusätzlich weiterer 4, Nordri, der Norden, Sudri, der Süden, Westri, der Westen und Austri, der Osten. Daher der Name Ostmark für Österreich und auch die davon abgeleiteten Ausdrücke für die 4 Himmelsrichtungen. Die 5. wird er sein. Wir sahen, wie die araukanischen Re-Che die hyperboreischen 5 Himmelsrichtungen bei der Errichtung ihrer Hütten oder Zelte berücksichtigten. Die heidnischen Zeremonien der Sachsen waren ihnen durch die Auffassung ihrer weisen Vorfahren eingegeben worden. Ihr wichtigster Kult war der Sonnenkult in Erinnerung an die alte Sonne, die schwarze Sonne der polaren Mitternacht. Ihre Lichtfeiern begingen sie im Frühjahr und Herbst, die Tag- und Nachtgleiche mit großer Feierlichkeit, wenn das Weltei sich öffnet. Die germanischen Osterfeste mit ihren Geschenken aus bunt bemalten Eiern zu Ehren der Göttin Ostara erinnern noch daran. Ostara heißt auf Deutsch Ostern und in Englisch Easter, woher der englische Name für Ostern hergeleitet ist. Auch Eastern Island, die Osterinsel, ein weiterer seltsamer Synchronismus, da die uralte Einweihung dieser Insel, das Manutara, sich genau auf das Ei dieses mystischen Vogels bezieht. Dieselbe Einweihung des orphischen Mythos, das ich in meinem Buch Nos beschrieben habe, das dem Chakra Svadhisthana entspricht. Wir sahen auch, dass die Wikinger von Tiahuanaco nach Mata Kiterani, die Osterinseln, flüchteten, nicht nur die Blutgruppe A als Erinnerung hinterlassend, sondern auch das Manutara. Mit Tänzen und religiösen Festen, mit Anrufungen der schwarzen Sonne, haben die alten Germanen in ihren heiligen Wäldern den Beginn der Landarbeiten und der Ernten sowie die kriegerischen Abenteuer auf Bergen und Heeren angekündigt. Sie waren Krieger, Jäger und Priester. Mit großen weißen Fohlen zogen sie im Herbst den Sonnenkarren, denselben mit dem Phaeton abstürzte und denselben, den ich in Puri, Indien, als Skulptur des Karren von Surya gesehen habe. Darin befand sich eine Scheibe aus Gold, die jetzt zur Nacht Not herabsteigen würde. In den Seefahrergegenden der Normannen und Wikinger wird die Sonnenscheibe mit einem Schiff, einem Drakkar, befördert worden sein. Den Tagesfesten für das Sonnenlicht folgten zwei weitere Feste, die zu den Sonnenwenden begangen wurden. Das erste, von besonderer Bedeutung, wurde am 21. Juni, dem längsten Tag, begangen. Die Menschen versammelten sich auf den Bergen, um das Erscheinen der Sonnenstrahlen zu erwarten. Zwei Magierpriester begaben sich auf den Gipfel, um die andere Sonne jenseits dieser Sonne zu begrüßen, mit dem Klang ihrer Luren, jener langen Trompeten, die an ihren Enden eine Rune aus Gold eingeritzt hatten, ähnlich der araukanischen Trutruka. In der Nacht, die diesem heilbringenden Fest vorausging, hatte man Eichenblätter in der Krone der Irminsul verbrannt, dem Baume, der den göttlichen Ursprung des arischen Lebens symbolisierte. Die Dämmerung, den Untergang der Sonne, feierte man, indem man von einem heiligen Hügel aus große Räder mit in ihren Speichen eingeflochtenen Eichenzweigen, die man angezündet hatte, zu Tal rollte. Ich habe in Himmelsbreite einen dieser Hügel gesehen, wo noch zwei tiefe Spuren vorhanden sind, auf denen diese Sonnenräder vor Jahrhunderten ihren schwindelerregenden Lauf in das Tal antraten, um in das Wasser der Eder oder Ader, die Ader der deutschen Erde, auch Ida, die physische Arterie wie der Swarasati-Fluss in Indien, unterzutauchen.